weil mein Mann eine Schlüsselposition bekleidet hat. Einige Jahre in der DDR, uns wurde untersagt, jeglicher Westkontakt, einschließlich Briefe. Ja, und jetzt können wir sie wiedersehen. In 2 Wochen fahren wir hin. Ich kenne die Kinder nicht mal von ihnen. Kann ich nicht, begreife ich nicht, ja? Ich lag im vergangenen Jahr um diese Zeit im Krankenhaus und hatte eine schlimme Sache hinter mich zu bringen. Und da schrieb ich ihnen das erste Mal, ja, und dachte, naja, vielleicht ist diese Freundschaft noch nicht kaputt. Und Gott sei Dank, Freundschaft hält auch lange. Wenn es richtig Freundschaft ist, überdauert sie auch vieles, ja. Und ich bin froh darüber. Nun sehen wir uns endlich nach 12 Jahren wieder. Die haben hier angerufen, ja. Die haben alle beide geheult am Telefon vor Freude. Nicht? Das ist schlimm, das ist bitter. Es müssen nicht immer Verwandte sein. Im Freundeskreis kann es auch blutende Wunden geben. Der 11. November. Am Samstag, dem 11., bin ich dann zum Bahnhof Zoo gefahren, und zwar mit der U-Bahn, habe mein Auto zu Hause stehen gelassen, weil ich wusste, das ist alles voll in der Stadt, und habe mir dort eine Platzkarte gekauft, und da sah ich schon im Bahnhof diese Riesenschlange, die sich mehrmals durch diese große Halle hin und her gewunden hat, und die Menschen standen da an. Ich verstand das nicht, was die da machen und warum. Hab also irgendjemanden da gefragt, junge Leute, die da standen, die haben mir gesagt, ja, sie stehen nach dem Begrüßungsgeld an. Und das fand ich entsetzlich. Ich habe gesagt, ja, aber da stehen sie doch viele Stunden. Ja, ja, sagen die, natürlich, klar. Und gestern erzählten die Leute, wäre es so gewesen, dass dann, als die Leute dran waren, schließlich das Geld dort ausgegangen war und sie gar nichts gekriegt haben, also ganz umsonst da gestanden haben. Nun, es waren 2 junge Paare mit kleinen Kindern dabei. Wir haben uns so gegenseitig unsere Sympathie erklärt und uns gegenseitig erzählt, wie wir uns freuen, dass der Zustand nun ein solcher ist, und haben ein bisschen spekuliert in die Zukunft und haben also gesagt, das kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Damals war das ja noch sehr, man muss schon sagen, damals, das liegt schon weit zurück, war das ja noch ganz unklar, ob das nun eine momentane Geschichte bleibt oder wie. Also wir haben uns alle das gewünscht, und dann habe ich mich verabschiedet und hatte mir gedacht, ich möchte denen, falls sie umsonst stehen, ein bisschen Geld geben. Hatte nur diese 50 Mark und wollte die wechseln. Die Geschäfte im Bahnhof Zoo waren alle furchtbar voll mit DDR-Bürgern, aber ein Süßwarengeschäft, so eine Konfiserie, glaube ich, nennt sich das, da war gar kein drin, niemand drin. Also bin ich da rein, habe gesagt, können Sie netterweise mir die 50 Mark wechseln. Ich möchte da draußen 2 jungen Paaren ein bisschen Geld schenken, die da anstehen. Nein, ich wechsle ihnen nicht, sagten die beiden Frauen. Es waren alte Frauen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann kaufe ich eine Toblerone, dann müssen sie mir wechseln. Daraufhin sagte sie, nein, ich verkaufe ihnen nichts. Und dann habe ich gesagt, na dann kaufe ich eben 2 Toblerone, dann wird es ein bisschen mehr. Dann, nein, ich verkaufe ihnen überhaupt nichts. Die Frauen waren wild entschlossen, mir nicht das Geld zu wechseln, obwohl sie wussten, für welchen Zweck es ist. Sie wollten sich daran nicht beteiligen. Und ich musste voller Zorn wieder weggehen. Hab also sie dann noch, ich hätte ihnen gern die Pest an den Hals gewünscht. Mir fiel das bloß nicht so schnell ein. Dann habe ich gesagt, warum haben sie überhaupt offen, wenn sie nichts verkaufen wollen? Bin raus, wieder zurück zu der Stelle, wo man die Platzkarte kriegt, fragte da an der Kasse, können Sie mir wechseln aus dem und dem Grund? Nein, kann ich nicht. Von den Leuten, die da anstanden, konnte mir auch keiner wechseln. Ich war ziemlich verzweifelt. Da stand aber noch eine Gruppe mit ausländischen Touristen, so Rucksacktouristen, junge Leute. Ich glaube, sie waren aus England oder Frankreich. Sie konnten nur wenig Deutsch. Die hatten das gehört, dass ich wechseln wollte, und hatten dann alle zusammengelegt, damit sie diese 50 Mark mir wechseln konnten, und haben mich dann zu sich gerufen, und dann hatte ich das, bin ich wieder zurück zu den Leuten. Die waren so ungläubig, dass ich dann nochmal auftauchte, die beiden Familien. Dann fiel mir die eine Frau um den Hals und ein Kind kam und küsste mich. Also es war irgendwie ganz rührend. Zukunft, das ist eine schwierige Geschichte. Ich habe eine unheimliche, ja, man würde wahrscheinlich aus Berlinerisch sagen, so eine Arschruhe. Ich weiß jetzt, ich kann fahren, wann ich will. Und ich muss jetzt nicht, wann der Zeitpunkt ist, sondern ich habe Zeit, ne? Und ich brauche keine Angst mehr haben, dass das nicht... Also besser, ich habe jetzt keine Angst, dass es aufhört, ne? Und ich weiß, dass wenn jetzt irgendjemand anfangen würde, dieses wieder zumachen zu wollen, ne? Ich würde, glaube ich, mit der ganzen Kraft, die mir zur Verfügung steht, rebellieren. Ich bin jetzt auch krank von dem, was läuft. Weil wir ja jetzt dabei sind, die DDR zu kaufen.

erstmal eine Identität spüren müssen. Dass sie auch, also ich meine, sie sind unfähig zur Demokratie. Ich kann nicht von einem absoluten Staat oder diktatorischen Staat oder ganz gleich wie oder sozialistischen Staat in eine Demokratie über Nacht leben oder also sie realisieren. Das ist ein Unding. Und ich würde Ihnen wünschen, was habe ich einem Musiker aus der Komischen Oper gesagt, als er vor mir stand? Ich möchte erleben, dass Sie mir so frei entgegenkommen und diesen Blick rechts, links, das heißt, sieht mich einer, hört mich einer, dass Sie das erst fallen lassen können, dass Sie das nicht mehr, dass Sie das auch nicht mehr spüren, dass Sie sich wirklich völlig davon gelöst haben. Und ich glaube, auch dann ist erst Politik und sind auch Parteien und sind auch Gruppierungen oder genau umgekehrt, erst Gruppierungen, dann Parteien und dann Politik lebbar und dann auch Demokratie lebbar, ne? Mich hat die Maueröffnung auch unheimlich traurig gemacht, nicht aus dem Grund, dass da jetzt Löcher sind, sondern aus dem Überlegen her, dass ich bin 62 geboren, praktisch zu der Zeit, wo die Mauer entstanden ist, und wie lange das gedauert hat, bis diese Mauer wieder weggekommen ist, dass wir, ja, so ein ganzes Volk, und nicht nur so ein ganzes Volk, sondern auch in West-Berlin uns dieses Einmauern gefallen lassen haben. Also, und ich war ganz stark daran erinnert, auch an die Zeit, man sagt immer so schön über die Zeit im Hitlerfaschismus, sowas könnte uns nie passieren, das kann nicht sein. Und für mich ist diese Erfahrung, dass es mit mir und mit allen hier so sein kann, nur, also dagegen zu setzen, ist eigentlich nur eine ganz große Wachsamkeit. Ja. Ich habe auch überlegt, warum es so lange ging, und ich glaube, dass wirklich Großteil Angst, so wahrscheinlich von seinem eigenen Leben was zu verlieren. Guck mal auf der Seite drauf von hier. Guck mal auf deiner Seite drauf. Guck mal drauf. Nicht lassen runter. Ja. Mein 9. November. Geschichten zu einem historischen Datum, aufgezeichnet von Brigitte Kirilloff und Wolfgang Bauernfeind. Es sprach Christian Olsen. Tontechnik Dagmar Kellenbenz und Erdmann Müller. Regieassistenz Liane Hingst. Realisation die Autoren. Einige Wochen vor diesem 9. November sah es im damaligen Ost-Berlin noch anders aus. Wer auf die Straße zum Demonstrieren ging, riskierte die Konfrontation mit der Staatsmacht. So standen sich am 8. Oktober vor der Gethsemane-Kirche Volkspolizei und Menschen gegenüber, die mit Kerzen in der Hand für den Frieden demonstrierten. Die Polizei hatte den Befehl erhalten, den Platz vor der Kirche zu räumen. Zwei der Teilnehmer, der junge Volkspolizist Alexander und das Mädchen Anja, hatten Monate später Gelegenheit, über ihre gegensätzlichen Erfahrungen an diesem Tag zu sprechen. Die damalige Ostberliner Autorin Anne Mieder hatte sie zusammengebracht für das folgende O-Ton-Hörspiel »Verschobene Anklage«, eine Produktion des Jugendradios DT64. Verschobene Anklage. O-Ton-Hörspiel von Anne Mieder. Im Oktober treffe ich Alexander, im Februar Anja. Sie kennen sich nicht und doch haben sie sich am 8. Oktober gegenübergestanden. Alexander auf der Seite der Polizei, Anja auf der Seite der Demonstranten. Während er sich auf einen eventuellen Einsatz vorbereitete, flüchtete sie aus ihrer Schneiderwerkstatt jeden Abend in die Kirche. Beide wollen über den immer noch wichtigsten Tag in ihrem Leben sprechen. Anfang Januar ist Alexander bereit, auch öffentlich darüber zu reden. Der erste Hammer bei der Armee, dass ich zur Bereitschaftspolizei komme. Generell, Polizei ist in der Jugend sowieso immer irgendwas Abstoßendes. Und ich sollte zur Bereitschaftspolizei, als Kraftfahrer. Das war meine Bedingung gewesen. Ich wollte Kraftfahrer und ich wollte in der Nähe von Berlin. Und da hat man, das war das die einzige Chance gewesen, um eben zu kommen. Naja, da hat man gesagt, na gut. Ja, also diese ganzen Befehlsstrukturen, das ist Unterordnen nach Dienstrang und Diensthalbjahr und also diese Systeme, wo du dich einpassen musst. Denn auch hat mich auch aufgeregt, hat diese Kaltblütigkeit so unserer Offiziere, die haben das, für die war das eine total normale Sache gewesen. Ja, das war eben ein Auftrag gewesen und wir haben das erfüllt und so. Ende September bin ich fertig geworden mit der Grundausbildung, wurde dann Anfang Oktober in meine, sagen wir mal jetzt, meine Einheit, wo ich hinkommen sollte, übernommen. Haben wir Teil gemacht. Wir sollten abends um 18 Uhr sollten wir in der Stadt fahren und eben jetzt die Sperre da auf der Karl-Marx-Allee wegräumen. Und dafür wurden wir mit Klamotten und so ausgerüstet. Ich sag mal, geistige Versackung. Also. Ich hab auch irgendwo große Angst ja vor dem 7. Oktober. Aber ich hab echt gedacht, dass die da schießen. Du bist durch so eine leerfegte Stadt gefahren und überall standen irgendwelche Ellos mit Grüppchenweise und Polizei. Dann haben wir halt auch gehört, dass in Gethsemane eben angefangen haben, auch die Leute da zu verhaften. Der Kerl ist 14. Weil ich immer dachte, so eine Kinder da zu verhaften und so. Ich hatte große Angst, weil ich teilweise von Leuten wusste, die nach Gethsemane gehen wollten am Abend, weil ja um 17 Uhr auf dem Alexanderplatz diese Demo da sein sollte. Da waren eben tausende Leute, man hat nichts gesehen, die sind Busse laufen auf der Straße, aber die waren eben da und standen da und man hat gewundert, was ist denn hier los? Mich hatte bloß gewundert, dass vor den Leuten eben eine Kette der Polizei stand, ganz normal, eben nur die Straße abgesperrt hatte, die da nicht durch können und diese ganz langsam sich dieser Kette genähert haben. Ja, das war irgendwie so die totale Übermacht der Polizei. Tja, und wir sind dann weitergefahren und wurden dann gleich zum Präsidium eben beordert, der VP von Berlin. Da ist erstmal mir bewusst geworden, so diese ganze Polizeimaschinerie. Ich war erstmal total blaff. Räumschilder, Wasserwerfer, also wirklich der Wasserwerfer, der na gut, die kannte ich, das kannte ich zwar alles, aber als ich das so allzu konzentriert und dieses, ja wie so ein Bienenschwarm, also wirklich, als wenn da irgendwo einer ins Bienennest gestochert hat und auf einmal sind die alle ausgeflogen und das ist ein Summen in der Luft. Und dann eben noch die Schreie der Demonstranten, wa? Ja, und als sie dann eben diese Stasi rausgebrüllt haben und so und diese Schreien aus 1000 Kehlen, also das kann einen auch total verrückt machen, wenn man das nicht gewöhnt ist. So, das war eine total schlimme Erfahrung für mich. Da habe ich eben gesehen, wie sie die ersten Gefangenen da lang getragen und die schleift haben. Also, da habe ich mich dann das erste Mal gefragt. Oh Gott, hat er wirklich angefangen, hat diese gewissen Gespräche, sag mal dazu. Kommt dann irgendjemand vom Bergkreiskommando und versucht dann auf die Leute einzuwirken. Ich war wirklich nicht der Leistungsstärkste, ich war nicht der Leistungsschwächste, ich war so, sagen wir mal, gut im Mittelfeld. Da musste dann gewisse Kompromisse einigen und ich wollte eben erstmal EOS haben. Na, öffnen dann weiter. Da brauchte ich es dann wirklich für das Studium, muss ich wirklich sagen. Und ich habe gewusst, dass man das hören wollte, sag ich mal so knallhart, dass ich 3 Jahre mache, habe ich erstmal gesagt, naja, gut. Vielleicht auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich das eines Tages auch wieder abschütteln kann. Und dann hat sich da einer losgerissen. Ich stand gerade draußen. Der kommt wirklich wie in so einem Krimi, der kommt auf mich zugerannt. Und die Stasi-Beamten brüllen, halt ihn fest oder so. Also ich weiß nicht, in dem Moment habe ich eine total Selbstangst gehabt, wirklich. Aber der ist nicht direkt auf mich zugekommen, dann ist man vor mir ganz knapp vor mir, ist er unter den LKW gesprungen und ist unterm LKW hat er sich durchgerollt und ist dann auf der Straße weitergerannt. Aber das war wirklich. War wie so ein Schlag. Wirklich dieser erhetzte Mensch, der auf dich zu rankommt. Und wissen Sie, der hat bestimmt auch totale Angst gehabt, dass ich ihn da festhalte. Also. Aber ich war mir innerlich total sicher, den hättest du nicht festgehalten. Also, ich hätte nicht festgehalten. Nee, hätte ich nie gemacht. Bis jetzt hat man eigentlich ein unbeschwertes Leben geführt, nur okay zu sagen. Man war nicht so auf sich alleine gestellt. Aber bei der Armee, da ist man auf sich alleine gestellt. Also selbst Angst gehabt, wenn man jetzt die Uniform anhat und so. Die Leute standen noch am Straßenrand, haben den vorgezeigt, haben gesagt, jetzt zieht's euch an den Kragen und so, euch kriegen wir und so. Also, da kann man dran auch keine Angst kriegen. Und die ganze Schönhauser Allee war in grün und da haben die so noch so ein Ellos gehabt und da haben die vorne wie so ein Gitter davor gespannt und es war so schneeschieberartig, haben sie dann die Leute da so weggeschoben und so. Das war schrecklich. Und die Leute haben sich dann geflüchtet in der Gethsemane-Kirche, hinten in die Ecke drin, sind dann durch die ganzen diese Straßen geworden. Konnte man ist ja nicht weit von zu Hause weg, gekommen aus dem Prenzlauer Berg und so. Und man kennt das ja alle, man kennt die Straßen, wo die lang gerannt sind, so hinter zur Gethsemane-Kirche. Und ein Teil da hat sich da verschanzt und der Rest ist eben nach Hause erstmal. Ich habe dann zwar noch Wasserwerfer und Schiebeschilder gesehen, die da auf der, wie blöd da auf der Schönhauser Allee lang gerast sind. Oder 30 Funkstreifen waren, also wie Schiele, 30 Funkstreifen waren mit Blaulicht und Sirenen hintereinander, das ist da, diese Geräusch, furchtbar. Am 7. Oktober hatte ich angefangen zu fasten, also das war für mich so die letzte Sache, die ich noch machen kann, um mich irgendwie zu einer Ruhe zu zwingen oder eben um irgendwas zu tun, um mich irgendwie gegen alles zu wehren. Nachts um zwei wurde uns gesagt, jetzt können wir endlich unsere Aufgaben in Angriff nehmen mit den Sperrgittern, die wegräumen. Haben wir auch gemacht. Damit sind wir fertig geworden ungefähr um 10 Uhr am 8. 10 Uhr früh am 8. Die Leute natürlich total übermüdet. Zwischendurch haben wir mal ein Frühstück gekriegt. Das war ein kleiner Verpflegungsbeutel. Also die Verpflegung, die war wirklich katastrophal. Und dann dachten jetzt alle, jetzt geht's rein. Jetzt können wir endlich ausschlafen. Jetzt ist alles zu Ende. Um 11 oder 12 waren wir drin gewesen. Und dort wurde uns gesagt, also braucht euch gar nicht groß hinzulegen. Um 12 geht's wieder in die Stadt. Am Mann hatten wir Gummiknüppel, aber die Schilder und Helme, die hatten wir auf dem LKW verstaut gehabt. Einsatzziel war, gibt's jemals eine Kirche gewesen? Na, am 8. Oktober war die Kirche eigentlich total voll. Ich bin richtig mit Vorsatz nach Gethsemane gegangen. Na ja, erstens, weil du wissen wolltest, was am 7. halt passiert ist und wie viele da nur bei weggekommen sind und wie es in den anderen Städten aussah. Also wir haben zum Beispiel auch in der Kirche halt erfahren, dass in Leipzig, weiß ich, wie viele tausend Leute auf der Straße stehen und das war irgendwo. Naja, wir waren auch total glücklich, dass wir nicht alleine waren. Also es war klar, dass wir, die in der Kirche sind, also untereinander zusammenhalten. Also gesagt wurde uns, dass dort ein Gottesdienst stattfindet für die Gefangenen des Vortags. Also dass da irgendwelche Elemente versuchen, eben jetzt wieder das hochzuschüren und so und die Feierlichkeiten zu stören, naja, wie immer. Und das ist diesmal auch, es kann auch mal härter werden diesmal. Also wenn eben manche Menschen da versuchen, unseren Staat zu stören, dann müssen sie eben mal eins auf den Deckel kriegen. Also es war klar, dass man da in der Gethsemane halt Leute trifft, die aber trotzdem versuchen, irgendwie was dagegen zu tun oder so. Und das war auch toll, dass sie so zum Ende des Gottesdienstes immer Dona Nobis Pacem gesungen haben und alle aufgestanden sind und an Händen gehalten und so. Das war eine ganz große Solidarität irgendwie untereinander, auch die Leute, die du nicht kanntest oder so. Da war eben jeder bei jedem. Natürlich ein dummes Gefühl gewesen, weil also erstmal, man ist in selben Stadtbezirk, wirklich, muss man wirklich mal so sagen. Man kennt das alles und jetzt auf einmal steht man hier in Uniform. Die Angst, wirklich, dass man erkannt wird, die ist wirklich ziemlich groß, weil man kennt ja wirklich viele Leute, wenn mich da einer sieht, dann sagt, oh Gott, du warst ja da dabei gewesen, so wird man später auf dich mit dem Finger zeigt und so. Die Leute, die sehen ja nicht im ersten Moment, dass man Wehrpflicht ist, dass man seine Sachen machen muss und dass man unter Befehl steht, das sehen die Leute nicht. Die sehen nur, du bist eben in Grün da gewesen und hast da, naja, warst eben da dabei. Ja, dann kamen die ersten Leute und fragten, ja, was ist denn hier los und so, warum lasst ihr uns jetzt nicht raus? Steht denn ihr hier? Ist jetzt hier irgendwas? Ja, und wir standen da und konnten nichts machen. Die Polizei da wirklich teilweise mit regungslosem Gesicht, also Da waren eben welche, die haben da eben bloß fies gelacht oder so. Die haben eben echt versucht, mit denen ganz normal zu reden, warum sie jetzt hier stehen und wie sie das können, weil die eigentlich teilweise in unserem Alter waren und aber auch so, dass es hätten unsere Väter sein können oder so. Dann diese typische Paniksituation, wenn Leute dastehen und nicht raus können und dann sammeln die sich an und dann fängt ein Kind an zu weinen und dann ja, die Leute mohren rum, dann wollen welche versuchen, welche durchzubrechen und rennen in die Kette an und so und du stehst da, dann kannst du nicht machen, echt. Würdest im Grunde genommen, wenn du jetzt, du bist genau, du würdest auch auf der Seite stehen von den anderen Leuten. Aber jetzt in dem Moment stehst du auf der Seite und hinter dir stehen zum Beispiel die Offiziere oder so. Das war total schlimm gewesen, vor allem als das Kind da losgeheult hat. Und dann, die haben mich angeguckt, wie so ein Stück Dreck, aber wirklich wie ein Stück Dreck. Und du hast genau gewusst, du machst was Falsches und trotzdem hast du da gestanden. Polizei in Kette, also mit mir sich zu uns, ja. Das ist so ein Augenblick. Eine Weile vorher gab es mal so eine Sache bei uns. Da haben welche einen Vorgesetzten, naja, sind sie nicht dumm gekommen, aber haben nicht seine Befehle voll beachtet und ein bisschen rumgemurrt. Und da wurde uns knallhart gesagt, dass eben der Vorgesetzte das Recht hat, von der Waffe Gebrauch zu machen, wenn eben der Befehl verweigert wird. Und dieser Gedanke, der war doch im Hinterkopf gewesen, dass im Grunde genommen die Offiziere stehen da hinter dir und können, vor allem wenn sich das dann zuspitzt, sag mal jetzt putscht, also dich verweigerst, können auch von der Waffe Gebrauch machen. Ich hab große Angst, ja. Da war vorne in der Kirche so eine Stelle, da konntest du Adressen abgeben von Leuten, die du verloren hast und, oder wo du gesehen hast, dass sie verhaftet wurden. Aber es war ja, auch irgendwo eine Sicherheit, die man hatte oder so, dass du eben wusstest, falls du doch wegkommst, das fällt eben auf, deine Adresse gibt's dann irgendwo und die wissen das dann auch. Also die Stimmung heizte sich immer mehr an. Zwischendurch kam dann noch Staatssicherheit. Haben sich immer unter das Volk gemischt, haben mal gehorcht, was da los ist. Sind mal reingegangen zur Kirche, wollten sehen, ob die sich drinnen bewaffnet haben oder so. Also ob man befürchten musste, die da mit Brechstangen auf uns losgehen oder so. Da kam dann auch zunehmend bei den Leuten, also meiner Meinung nach, die sahen aus wie Skins, sag ich immer so. Die haben sich drunter gemischt und haben dann eben irgendwelche Mist gebrüllt, ja. Und provozierend eben eingewirkt. Ich hatte auch sofort den Verdacht, dass die nicht aus unserer Reihe sein können, weil die aus der Kirche haben sich eigentlich alle besonnen und echt friedlich benommen. Immer nur gerufen, keine Gewalt. Unsere Offiziere, die natürlich auch schon mächtig nervös waren. Einer von uns, ein Major, der ist immer vor den Leuten hergegangen mit einer Flüstertüte und hat immer die Leute aufgefordert, sie möchten bitte das Gebiet verlassen und möchten nicht die Straße blockieren. Aber der hat ihnen keine Zeit gelassen, der ich vorher noch nicht miterlebt. Also die Polizei war da in Uniform, weiße Helme und dann mit einem Schild und so und Gummiknüppel und die schlugen sich immer ganz nervös ans Hosenbein und sowas. Das war irgendwie, ich dachte, ich wäre in Chile. Also weil, das hat mich irgendwie erschrocken, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie praktisch die Leute aus deinem eigenen Volk auf die einprügeln können. Irgendwann hat sich dann, kam dann noch Volkspolizei, richtige Volkspolizei, Schutzpolizei. Die waren schon kaserniert und mussten in ihren Revieren bleiben. Und diese Aggressivität, dass sie nicht nach Hause konnten, das hat man schon genau gespürt und die haben nur darauf gewartet. Die sind schon angekommen mit dem Gummiknüppel, so in der Hoffnung, heute können wir den Leuten endlich mal zeigen, heute können wir hier mal zuschlagen, können wir endlich mal unseren Frust rauslassen. Schlimm war auch, wenn dann Fahrzeuge und Straßenbahnen durchgefahren sind, die sich dann solidarisiert haben mit den Leuten. Die haben dann mit der Straßenbahn eben geklingelt oder die Autos haben gehupt und haben gewinkt und so. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass irgendwas passiert, weil keiner was gemacht hat. Die standen halt nur da oder saßen auf der Straße und haben Lieder gesungen und hatten Kerzen an. Also das war für mich kein Grund, dass jetzt hier sofort was losgeht. Diese Ereignisse, man hat ja auch, die Polizei, uns hat man zwar nicht gesagt, aber man hat wohl gewusst, dass irgendwas kommen wird. Irgendwas in der Luft lag. Ich weiß, dass im Haus gegenüber auf dem Dach irgendwelche Leute standen. Du hast bloß die Schatten gesehen. Ich dachte erst, als wir rausgekommen sind, das sind irgendwelche Scharfschützen oder was, die jetzt da oben stehen und darauf warten, dass irgendeiner sich da auf die freie Straße bewegt, weil die, also als wir aus der Kirche rausgekommen sind, war die Straße total leer. Man hat gewusst, wir total auf uns alleine gestellt haben. Wir waren 100 Leute und die anderen waren 300, 400 Leute. Also die Fronten standen sich gegenüber. Ja, und dann hat irgendwann mal einer von den Leuten Nazis gebrüllt. Nazis raus, ja. Und das war das Signal für die Kantenpolizei, sag mal, also für die Schutzpolizei, loszurennen auf die Leute mit dem Gummiknüppel. Die ging auf immer los. Also da klatschen dann die Gummiknüppel und alle schrien. Also in der Umgebung waren viele Kerzen in den Fenstern. Teilweise haben sie auch die Polizei beschimpft, dass sie dann losgingen und die einzelnen Leute dann mitgenommen haben, dass sie doch bitte in Ruhe lassen sollen, oder haben sie durch ihre Fenster reingeholt? Na, du hast ja das Gefühl, dass auch die Leute aus der Umgebung damit nicht einverstanden waren, was da passiert, oder? Und dann hat irgendeiner Nazis gebrüllt, als er das gesehen hat, vielleicht daraus, auch als er das gesehen hat, da von hinten und von vorne eingekesselt war im Grunde genommen. Dann sind die ersten schon abgehauen. Dann vor allen Dingen die Leute, weil die gesagt haben, die mir aussahen wie das Kind oder so, die waren die ersten, die weg waren. Der Rest, der hat erstmal geguckt. Immer rannten die Polizisten los. Auf die Leute. Von Dzerzhinsky war auch noch ein LKW gekommen. Die sind gleich durch die Leute durchgerannt. Bis zu den Räumfahrzeugen auf der anderen Seite, zu den Sperrgeln, vor die Kette der mit den Schutzschildern. Haben sich hingestellt und sind in einer Kette, haben sie die Leute nach vorne geschoben. Und vorne eben die Kandis immer schön auf die Leute eingeprügelt. Also, da habe ich Sachen gesehen. Da stand eine Frau mit einem Fahrrad, die stand genau an der Ecke. Wissen wir, die ist gerade dazugekommen oder so, die stand nur an der Ecke, auf einmal saß du das Fahrrad durch die Luft fliegen und die Frau weg. Und dann diese klatschende Gummiknüppel, ey, da absolut. Und auch Jugendliche, ich kann mich noch genau erinnern, auf meiner Seite wurden dann von unseren Schutzpolizisten von Spähen wurde dann so ein Jugendlicher angebracht, der musste sich da breitbeinig da an der Wand hinstellen, wurde Hände erhoben und wurde da abgeklopft wie so ein Schwerverbrecher. Und sobald er gezuckt hat, hat er mal eins mit dem Knüppel über den Kopf gekriegt. Furchtbar. Das war irgendwie für mich so total ungerecht, Alter. Da hingen eben 4 oder 5 Leute, also teils in Uniform, teils auch ohne, in Zivil, da auf 1 oder 2 Leute los. Ja, und das war dann eben gleich brutal. Die haben dir übers Pflaster geschleift und mit Gummiknüppeln bearbeitet und... Na, das war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, fand ich. In dem Moment habe ich noch da gestanden und wir haben die Straße abgesperrt. Also vor unseren Augen spielte sich im Grunde die erste Räumaktion ab. Hinter uns standen noch Demonstranten und vor uns, die wurden gerade die Räume geteilt im Polizeilager, sag ich mal. Da wurden dann die ersten langgeschleift, die wurden durch unsere Reihen durch, hinten in die Busse geschafft von der Stasi. Und wurden abtransportiert. Und mir später gesagt, dass man sie Rummelsburg gefahren hat. Da war eine Stelle, da konntest du Adressen abgeben von Leuten, die verhaftet wurden. Aber es war eine Sicherheit. Falls du doch wegkommst, das fällt eben auf. Deine Adresse gibt es dann irgendwo und die wissen sie dann auch. Wir standen da und da in dem Moment habe ich mich schon total schuldig gefühlt, ob man nichts gemacht hat. Aber schon, dass man nichts gemacht hat, das macht einen schuldig. Aber was sollte man machen? Total friedliche Leute, echt. Die haben überhaupt nicht die Macht oder so. Furchtbar. Verweigern, das kam in eine Tüte, echt. Spätestens am 8. Oktober abends war ich mir auch sehr sicher, dass ich erstmal mindestens noch eine Woche weiter fasste. Weil doch für mich halt war so für mich so ein Teil Verarbeitung oder so der Sache. Also es war einfach so die letzte Reaktion, die mir praktisch noch blieb, weil wir haben alle das. Praktisch in gemeinsame Details, aber jeder für sich. Also ich habe auch gedacht, dass man vielleicht Leute irgendwie damit zum Nachdenken anregen kann, wenn man nicht tut. Dann kam der Befehl für uns jetzt, direkt für uns, Knüppel frei, heißt es. Ja, räumen. Naja, dann saßen unsere Leute alle los, dann Knüppel hoch und auf die Leute zugerannt und eingeschlagen. Auch die Kantis, die waren natürlich in der Zwischenzeit auch schon wieder da. Und alles, was man habhaft wurde, auf die Leute los. Ein Teil ist da durchgerannt, hat sich die geholt, die schon eher losgerannt sind und schon ein Stückchen weiter weg waren. Und der anderen, die haben da auf die Leute eingeprügelt. Da haben sie auf Leute eingeschlagen, die haben blutend auf den Boden gelegt und haben sich nicht mehr gewehrt. Und auf die wurde trotzdem blindwütig eingeschlagen. Blindwütig. Eine Freundin von mir war mit ihrem Freund auf der Straße, die wollten gehen einfach. Und sie war schwanger. Und da kam so 5 Typen oder so auf sie zugerannt und haben sie angefangen, da zusammen zu prügeln. Und als sie dann gerufen haben, dass sie schwanger ist, dann haben die ihn richtig mit Absicht auf ihren Bauch geschlagen, ja. Und ihr Freund hat dann noch versucht, sich so vor dem Bauch irgendwie so vorzustellen. Und dann haben die ihm trotzdem weiter geprügelt. Dann haben sie dann auch irgendwann, also ihn haben sie dann so in Würgegriff genommen, dass er ja keine Luft mehr gekriegt hat. Und wurden dann in so einen Bus gezogen. Also für mich war klar, also einschlagen, ich kann nicht auf die Leute einschlagen. Ich bin losgerannt. Ich habe mich versucht, das mal im Hintergrund zu halten, um wirklich nicht aufzufallen. Und dann sah ich auf der Straße, wie einer von uns, die von der Bereitschaftspolizei, sich da an so einem Ehepaar zu schaffen machte. Da stand eine Frau und ein Mann. Und die, ja, die, Ich konnte ja nicht fassen, ja, die sahen, wie überall auf die Leute eingedroschen wurden, diese Klatschen der Gummiknüppel und die Schreie der Verletzten und so. Und die Leute zum Bussischleif fuhren. Und ich konnte ja nicht fassen. Dann bin ich eben hingegangen zu demjenigen ganz schnell. Der andere von uns, der hat da gerade ausholen wahrscheinlich. Hab den so ganz schnell eingehakt und hab zu ihm gesagt, naja, kommen Sie mit, wir gehen hinter zu dem Bus. Ich hatte eigentlich selbst totale Angst in dem Moment, dass er sich jetzt irgendwie jetzt wehren würde oder so. Also ich glaube nicht, dass ich von dem Knüppel da irgendwie ihr Brauch gemacht habe. Weil ich selbst, einfach weil ich weiß, was für eine Wirkung das Ding hat und so. Ich hätte das Ding nie einsetzen können, echt. Das Ding mir irgendwie irgendwie mein, sag ich mal, ethisches Denken oder so, weiß ich nicht. Aber fand ich erstens primitiv, da auf so einen 50-jährigen Mann irgendwie einzuknüppeln, damit so mit so einem Gummiknüppel, wenn er sich da gewehrt hätte. Aber er hat sich nicht gewehrt, weil ich glaube, der war total schockt gewesen. Dem hast du das angesehen. Das war wie ringsherum hörtest du diese Klatschen der Gummiknüppel und ich ging da im Arm mit dem, ging da durch die Leute durch zum Bus. Die Frau, die hat der andere mitgenommen. Ach, ich weiß nicht, das war total schlimm. Den so im Arm hatte und so. Das irgendwie, da hat man auch den Respekt, den man sonst so vom Alter hat. Und man jetzt als junger Spund hier mit 18 Jahren und so, führt man jetzt hier so einen 50-jährigen lebenserfahrenen Mann, der hier eigentlich für eine richtige Sache steht, und führst jetzt hier zum Bus ab, also führst du ab im Grunde. Naja, ich bin echt für mich selbst geschämt. Und im Bus, wie gesagt, habe ich dann auch gesehen, dass auf die Leute mal eingeschlagen wurde. Ich weiß nicht, um die da einzuschüchtern oder so, dass sie ja nicht auf die Idee kommen, da irgendwie aufzumucken. Das war schrecklich. Aber ich habe gesagt, ey, noch einen, nee, das machst du nicht. Mir ging nur im Kopf rum und so, ey, was ist hier los? Und so, das kann doch nicht sein. Und so. Und das hatte ich dann auch mal gesagt, das kann doch nicht sein. Und so. Und da kam dann von uns so ein Leutnant oder so, der kam dann da vorbei, hat irgendwie mitgekriegt, hat gefragt, was machen Sie denn hier? Er sagt, das kann doch nicht sein, was meinen Sie damit, meinte er zu mir. Aber in dem Moment hat schon wieder der nüchterne Verstand bei mir geschaltet, sag jetzt bloß nicht oder so, dann kannst du vielleicht noch was abkriegen. Ach, schon immer dabei gewesen, dass man nichts gemacht hat, da ist man schon schuldig genug, fand ich. Die ganzen Leute auf den Balkon, die haben das alle gesehen und so, ach, das war furchtbar. Da hat man uns auch vorher, bevor ich da gestanden habe, hat man uns fotografiert und so. Ich habe auch immer im Hinterkopf gehabt, der Tag wird kommen und so, da wird man nicht mal erkennen, weil wird einer auf dich zukommen und wird dir mit dem Finger auf dich zeigen. Also, dann bist du dann im eigenen Stadtbezirk, wo du wirklich jede Straße kennst. Zwei Straßen weiter von mir, da hat jemand wohnt ein Klassenkamerad von mir. Ich meine, ich habe auch immer die Frage gestellt, was ist jetzt eher unter den Leuten ist, der dich kennt, der jetzt immer sagt, ey, sag mal, was machst denn du hier? Und also, ey, das war das Schlimmste, aber zum Glück, da war keiner gewesen, der die kannte. Dieser ruckartige Wechsel von totaler Gewalt und dann diese Friedlichkeit da drin. Die haben noch angefangen, die Glocken zu läuten, sozusagen als Mahnung. Wir haben auch gehört, dass in den Nachbarkirchen auch überall dann die Glocken geläutet wurden. Und wenn du dann vor der Kirche standst, dann kam ihm irgendjemand und hat ja eine Tasse Tee gebracht oder so. Und er hat die gefragt, ob du nicht wieder reinkommen willst, weil du so zitterst. Oder hat einfach mal einen Arm um dich gelegt, auch die sich nicht kannten. Und wenn da irgendwo in der Ecke in der Kirche einer saß und die weint hat, dann hat sich ihn einer dazugesetzt und hat ihn versucht, irgendwie zu trösten oder ihm wenigstens zu zeigen, dass er nicht alleine ist oder so. Das war auf einer Seite ein schreckliches Erlebnis, auf anderer Seite war es doch auch warm. Also es war so eine Stimmung zwischen totaler Ermüdung und ja, es war irgendwo Entspannung und ab und zu hat eine Orgel gespielt. Und ja, da haben wir uns in einem kleineren Grüppchen zusammengefunden und haben uns eben zu unterhalten und so darüber, was wir gesehen haben und wie es jetzt vielleicht weitergeht. Und dass jetzt auf jeden Fall Ruhe ist.